Alles Lob gebührt Allah und Friede und Segen seien auf seinem Gesandten und den Diener Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten insgesamt. Liebe Geschwister, Allah, der Majestätische, der Hohe, hat das Paradies und das Feuer erschaffen. Und er hat seine Diener beschrieben. Und er hat sie seinen Dienern beschrieben. Und Allah, der Erhabene, erweckte den Wunsch in seinen Dienern zum Paradies, indem er ihnen das Paradies detailliert beschrieb, auf das sie Taten verrichten, das ins Paradies führt. Und der Gewaltige, und Allah, der Gewaltige, warnte sie vor dem Feuer. Er erwähnte den Zustand der Leute des Feuers und was in ihr von Strafe ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam las die Beschreibung des Paradies im Koran, dann beschrieb er sie den Gläubigen. Dies brachte sie dazu, gute Taten zu verrichten und schlechte Taten zu unterlassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat in seinem Buch das Paradies detailliert beschrieben. Er erwähnte den Zustand ihrer Bewohner, den Zustand ihrer Männer und Frauen. Er erwähnte ihre Kleidung, ihre Getränke und ihre Flüsse. Er erwähnte auch die Gründe des Eintretens in das Paradies mancher Paradiesbewohner. Wenn jemand sein Herz an das Paradies bindet und dem, was Allah an Gaben in ihr vorbereitet hat, so wird dies zum Antrieb, zur Motivation, gehorsam zu sein und das Schlechte zu unterlassen. Wer auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam schaut, und auf seine Hadithe und seine Worte mit den Gefährten in Sitzungen Acht gibt, der findet, dass er, sallallahu alaihi wasallam, immer die Herzen seiner Gefährten mit dem Paradies verband. Wenn sie eine Gabe, eine Gunst des Diesseits sahen, wandte er, sallallahu alaihi wasallam, ihre Blicke zu den Gaben dort, zu einer anderen, besseren Gunst. Einst brachte man den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, einen Mantel, ein Geschenk von einem König. Ein Mantel, weich, gewebt aus Gold. Als dieser zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gebracht wurde, und dies bevor den Männern Goldtragen verboten war, fassten die Sahaba dies an und wunderten sich über die Weichheit, über die Schönheit, über die Art und Weise, wie es hergestellt wurde. Es gefiel ihnen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gefällt es euch? Sie sagten, ja, o Gesandter Allahs. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, das Taschentuch von Sa'd ibn Mu'ad im Paradies ist besser als das. Das Taschentuch von Sa'd. Nicht die Kleidung von Sa'd, nicht der Mantel von Sa'd, nicht die Mütze von Sa'd. Nein, das Taschentuch von Sa'd ibn Mu'az im Paradies ist weicher und schöner und besser als dieser Mantel, zuvor sie nicht Schöneres und Besseres gesehen hatten im Diesseits. Subhanallah. So weckte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Hoffnung seiner Gefährten zum Paradies und dem, was Allah subhanahu wa ta'ala in ihr vorbereitet hat. So dass sie spenden, fasten, beten und das Schlechte unterlassen. Er erzählte ihnen, dass eine Gabe im Paradies besser ist als jede Gabe im Diesseits. Also egal mit welcher Gabe ihr kommt, es ist besser und gewaltiger im Paradies. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholen und öfters, wer im Diesseits Khamr trinkt, also wer Alkohol trinkt, Wein trinkt, berauschen sich zunimmt, weil er sich damit berauschen will, weil er sich darin verlieren will oder weil es ihm einfach nur schmeckt. Zudem sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer im Diesseits Khamr trinkt, wird es im Jenseits nicht trinken. Es wird ihm verboten werden dort. Wo doch Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam die Flüsse im Paradies beschrieben, Flüsse aus Khamr, nicht berauschen und köstlich für die Trinkenden, Flüsse aus reinem Honig, Flüsse aus schmackhafter Milch, das ihren Geschmack nicht verändert, Flüsse aus süßem Wasser, das nicht faulig wird. Dies und mehr erzählte ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf dass sie sich zum Gehorsam und zu guten Taten bringen und es ihnen leicht fällt, weil sie auf die Belohnung hoffen. Und es fiel ihnen sogar leicht, Angelegenheiten, die makruh, also verpönt und unerwünscht sind, zu unterlassen, weil sie das Paradies unseres Herzens wollten. Eines Tages, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit ihnen saß, mit seinen Sahabern, fing er an, über die Paradiesbewohner zu sprechen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ein Mann von den Paradiesbewohnern bittet seinen Herrn um Anbau. Er will etwas anbauen, er will etwas verpflanzen. Er sah gute Erde und fließendes Wasser und hat seinen Herrn darum gebeten, um etwas anzubauen. Allah der Hohe sagte zu ihm, o Sohn Adams, bist du nicht in dem, was du dir immer schon gewünscht hast? Sozusagen, was willst du noch anbauen? Du hast Früchte, du hast Essen, du hast schöne Gegend, du hast, was du willst. Was willst du noch haben? Bist du nicht in dem, was du dir schon immer gewünscht hast? Er sagt, doch mein Herr, aber ich liebe es anzubauen. So gewährt ihm Allah subhanahu wa ta'ala dies. Dann pflanzt er einen Samen ein und blinzelt einmal und schaut auf seine Palme und sie ist so groß geworden wie ein Berg. Also in einem Moment ist die Pflanze in den Himmel geschossen und wunderschön und üppig geworden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wenn ein Diener sich ein Kind im Paradies wünscht, also er wünscht sich Nachkommenschaft im Paradies, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so ist die Schwangerschaft und das Gebären in einer Stunde und es ist wie er will. Das heißt, es sieht so aus, wie er will und er hat die Eigenschaften, wie er will. So weckte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Hoffnung seiner Gefährten zum Paradies und dem, was Allah subhanahu wa ta'ala in ihr vorbereitet hat. Er machte dies so sehr, bis ihre Herzen sich damit füllten und sich nur noch damit beschäftigen. Also mit der Frage, wie komme ich ins Paradies? Was bringt mich dahin? Und hört die Geschichte von der Rabi'a ibn Ka'b. Rabi'a ibn Ka'b war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Jugendlicher. Und er war ein armer Jugendlicher und er lebte mit Ahlus Suffa, weil er so stark arm war, weil er so sehr arm war, mit den Leuten, die in der Moschee leben mussten. Er hatte kein Vermögen, kein Haus, keine Sachen. Auf jeden Fall, als die Menschen in ihre Häuser schlafen gingen und die Nächte dort verweilten, ging er, also Rabi'a ibn Ka'b, ging er nachts zum Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam und verweilte die Nacht an der Hausstufe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sozusagen an der vorderen Seite von der Tür. Er sagte, vielleicht braucht der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nachts irgendetwas. Und wenn es so ist, dann will ich derjenige sein, der sich um diese Angelegenheit kümmert. Vielleicht braucht er Wasser vom Brunnen. Oder er hat eine Angelegenheit und braucht dazu einen Sahabi. So werde ich da sein und mich darum kümmern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wunderte sich über diesen Jungen. Und er sagte eines Tages zu ihm, O Rabia, bitte mich, um was du willst, ich will es dir geben. Da sagte Rabia, O Gesandte Allah, lass mich überlegen. Dann ging er und er kam nach einer Weile zurück. Was war die Sache, was der kleine Junge beschäftigte? Was wollte dieser Junge? Wollte er Kleidung, Besitz, Haus? Dann er sprach mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, der diese Angelegenheit in seiner Hand hat. Sei es Kleidung, Hab und Gut oder ein Haus, er könnte es ihm besorgen. Zusätzlich dazu hat er sallallahu alaihi wasallam eine hohe und angesehene Stellung bei Allah. Sozusagen, er braucht nur ein Bittgebet machen. Was hat Rabia gesagt? Rabia sagte, O Gesandte Allahs, ich will deine Kameradschaft im Paradies. Das bedeutet, ich will mit dir sein im Paradies. Ich will mit dir, so wie ich jetzt bin, auch im Paradies sein. Ich will deine Freundschaft im Paradies. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer hat dir das anbefohlen? Erstaunt über diesen kleinen Jungen. Er will keinen Besitz, keine Kleidung, kein Hab und Gut. Nein, sein Herz ist mit dem Paradies verbunden. Wer hat dich das gelehrt? Mit wem hast du geredet? Wer hat dir das anbefohlen? Rabia antwortete, niemand. Nur, O Gesandter Allahs, mir ist klar geworden, wenn ich dich um etwas bitte vom Diesseits, so vergeht es. Und du hast eine angesehene Stellung bei Allah, die er dir gegeben hat. Und deswegen frage ich dich nach deiner Kameradschaft im Paradies. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bemühe dich mit vielen Niederwerfungen. Das heißt, mache viel Sujud, mache viel Niederwerfungen. Die Sahaba, liebe Geschwister, wenn ihre Herzen erstmal mit dem Paradies verbunden war und mit dem, was in ihr ist, konnte kommen, was wolle. So war es, wenn einer von ihnen an einer schönen Frau vorbeiging und er könnte seine Gelüste mit ihr ausleben, da erinnerte er sich an die Frauen des Paradieses, so löste diese Frau vom Diesseits bei ihm nichts aus. Und als einer an Alkohol vorbeiging und er könnte sich besaufen, so dachte er an das, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn im Paradies vorbereitet hat, so löste dieser Alkohol bei ihm nichts aus. Und wenn sie um Ausgaben auf dem Wege Allahs gefragt wurden, so kamen sie sofort mit ihrem Vermögen, weil sie dadurch das wollten, was bei Allah im Jenseits ist. Einmal kam ein Weise zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hatte einen Garten, das an einen anderen Garten angrenzte. Es war bekannt, was ihm hinterlassen wurde und was dem Mann gehört. Und dieser Weise wollte eine Mauer zwischen den beiden Gärten bauen, so dass er ein Haus errichten kann. Und als er am Bauen war, sozusagen mitten im Bau, hat er festgestellt, dass eine Palme mittendrin ist. Und er kann nicht seine Mauer bauen, weil diese Palme gehört seinem Nachbarn. Aber es ist in seinem Bereich. So ging er, und wenn er um die Palme drumherum baut, so hat er nichts von seinem Garten, er kann kein Haus bauen für sich. So ging er zu seinem Nachbarn und sagte, bitte verkauf mir diese Palme. Ich möchte ein Haus bauen. Ich möchte eine Mauer bauen. Oder gib sie mir, schenk sie mir. Aber ich möchte bitte diese Palme haben, damit ich da meine Arbeit fortsetzen kann. Er sagte nein. Er sagte, aber ich will doch ein Haus bauen für mich. Er sagt nein. Du kannst bauen, was du willst, wie du willst, aber ich verkaufe sie dir nicht. Und egal wie sehr dieser Junge das probierte, dieser Nachbar lehnte es ab. Obwohl sie schon jahrelang Nachbarn waren. Er lehnte es ab. So ging dieser Weise zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, ja Rasulullah, ich habe einen Garten, angrenzend an einen Garten von einem anderen, von dem so und so. Und ich möchte eine Mauer bauen, damit ich mir ein Haus errichten kann. Aber es ist eine Palme zwischendrin. Und diese Palme zerstört meine ganze Arbeit. Ich kann da nicht weiterarbeiten, weil diese Palme gehört ihm, aber sie ist in meinem Bereich. Und er möchte sie mir weder verkaufen, noch schenken, noch geben. So bat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Nachbarn zu ihm. Und er sagte, Gib mir diese Palme. Schenk sie mir dem Propheten Sassam. Nee, ich frage dich nicht wegen dem Jungen. Schenk sie mir, gib sie mir, dem Gesandten Allahs. Er sagte nein. Er sagt, dann verkauf sie mir. Verkauf sie mir. Er sagt nein. Er sagt, gib mir diese Palme und für dich gibt es eine Palme im Paradies. Er sagte nein. Und zwischen den Zuhörern war Abu Dahda. Und als er das Paradies hörte, sehnte sich sein Herz nach dem Paradies. So zierte sich seine Seele danach. Und sein Vermögen war unbedeutend geworden, als er das Paradies hörte. So stand er auf, Abu Dahda, rahimullah, radiallahu an. Und er sagte, O Gesandter Allahs, wenn ich diese Palme kaufe und sie dir gebe, ist auch für mich eine Palme im Paradies? Ist diese Palme für mich dann im Paradies? Der Prophet sagte, ja. So schaute er diesen Mann an. Schaute diesen Mann an und sagte, O du Sohn so, ich habe einen Garten. In ihr sind über 500 Palmen. Das heißt, er war Millionär. Über 500 Palmen. Ich gebe dir meinen ganzen Garten und du gibst mir diese Palme. Der Mann sagte, ja, ich nehme deinen Garten und du kriegst die Palme. Abu Dahda lächelte und schaute zum Propheten Sassam und sagte, O Gesandter Allahs, die Palme ist von mir für dich, für eine Palme im Paradies. Er sagte das und ging, um seine Sachen aus dem Paradies, um seine Sachen aus seinem Garten zu holen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaute verwundert zu diesem Mann. Er sagte, wie viele unzählige Palmen sind im Paradies für Abu Dahda? Wie viele unzählige Palmen sind im Paradies für Abu Dahda? Wie viele unzählige Palmen sind im Paradies für Abu Dahda? Als Abu Dahda am Garten angekommen war, hörte er die Stimme von seinen Frauen und von seiner Frau und von seinen Kindern, die in ihr spielten. Und sie hatten keinen Genuss außer in ihr. Und sie hatten keine Spielmöglichkeit außer in ihr. Und er blieb außerhalb. Er konnte es nicht tragen. Er konnte es nicht verkraften, reinzugehen und sie rauszuholen und ihnen das zu verbieten. Und er hatte Angst gleichzeitig, dass er schwach wird und dass er eventuell zurücktretet von seinem Angebot. So rief er von außerhalb, O Abu Dahda, komm raus und nimm unsere Sachen und die Kinder raus. Sie sagte, warum? Er sagte, ich habe den Garten verkauft für eine Palme im Paradies. Was hat diese Frau geantwortet? War sie sauer? Sagte sie, warum alles? Musstest du alles verkaufen? Hätte nicht ein Teil genügt oder die Hälfte? Oder sagte sie, was soll mit uns geschehen? Wo sollen wir bleiben? Wo sollen wir leben? So wie die Frauen heutzutage antworten würden. Nein, Abu Dahda sagte, was für ein erfolgreicher Handel, O Abu Dahda! Was für ein erfolgreicher Handel, O Abu Dahda! Was für ein erfolgreicher Handel, O Abu Dahda! Dann nahmen sie ihre Kinder und die Sachen und sie sagten sogar, dass sie die Datteln, die ihre Kinder in der Hand hatte, die sie essen wollten, nahmen sie und legte sie nieder und sagte, dies haben wir für Allah verkauft. So gingen sie allesamt mit ihren Sachen aus diesem Garten. Herzen, o Muslime, deren Besitz unbedeutend geworden ist, wenn es um das Paradies ging. Sie waren gehorsam und ihre Körperteile bewegten sich auf dem Wege Allahs. Jedes Mal, wenn sie hörten, was Allah im Paradies für sie vorbereitet hat, sie opferten ihr Hab und Gut für das, was besser und beständiger ist. Liebe Geschwister, wenn ihr euch zum Gehorsam, zur Hingabe, zu Allah subhanahu wa ta'ala bringen wollt, dann denkt daran, dass das Diesseits vergeht und nichts in ihr bleibt. Und wenn du stirbst, dann wirst du nichts davon mit ins Grab nehmen. Noch weder ein Korn, noch ein Geldstück, noch eine Frau, nichts wirst du mit ins Grab nehmen kommen, das du dir so lange erworben und gesammelt hast. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns das Paradies zu ermöglichen und vom Feuer zu bewahren.